Das Nachwort. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Du hast jetzt nicht nur einen Überblick über Blockchain und darüber, wie diese Technologie unser Leben beeinflussen wird, sondern du bist nun absolut mehr als CryptoFit. Du fragst dich nun vielleicht, was deine nächsten Schritte sein sollten. Und hier ist eine kleine To-Do-Liste für dich. Erstens, überleg dir im täglichen Leben, welche Probleme dich regelmäßig begleiten. Halte eine kleine Liste bereit, in der du aufschreibst, was dir auffällt. Zweitens, sei kreativ und denk nach, ob es eine Lösung auf Basis einer Blockchain dafür geben könnte. Und drittens, umgib dich mit Gleichgesinnten. Erarbeite deine Lösung und gründe dafür dein eigenes Unternehmen oder starte es im Bestehenden. Wenn du dich traust, frag bei unserer Crypto-Mind-Gruppe an. Vielleicht passt ja deine Idee zu unserer und wir nehmen dich gerne auf. www.cryptomind.de. Und noch was zum Schluss. Falls du noch nicht mit mir auf Social Media verbunden bist, dann tu das auf Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram oder Xing. Überall mit dem Handle Julian Hosp. Falls du mich oder jemand aus unserem Team für einen Vortrag buchen möchtest, beziehungsweise ein Consulting für deine Firma, Regierung oder Gruppe anfragen möchtest, dann kannst du das gerne machen und kontaktiere uns bitte unter team@i-unlimited.de. Eine allerletzte Sache. Wenn du Nutzen aus diesem Hörbuch gezogen hast, dann hilf mir bitte bei meiner Vision, Menschen auf der ganzen Welt CryptoFit zu machen. Teile dieses Hörbuch mit ein paar Freunden. Schenke es jemandem zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Teile den Amazon-Link auf Facebook oder auf Twitter. Und noch etwas, bitte bewerte das Buch auf Amazon oder Audible. Es dauert nur eine Minute, aber es hilft anderen, das Hörbuch zu finden und zu erkennen, wie wichtig dieses Thema für sie sein könnte. Denk daran, Wissen ist nur potenzielle Macht. Wenn du es bis hierher geschafft hast, aber das Gelernte nicht umsetzt, ist es, als hättest du es nie gelernt. Werde also aktiv und setze dein neues Wissen um. Erkenne die Welle und reite sie. Wenn mich Menschen fragen, worin ich den Sinn im Leben sehe, so antworte ich, es geht darum, Optionen zu schaffen. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere. Optionen zu haben ist für mich gleichbedeutend mit persönlicher Unabhängigkeit. CryptoFit zu sein bedeutet für Milliarden Menschen weltweit, sich entscheiden zu können, ob sie lieber in einer zentralisierten Welt bleiben wollen, ob sie diese eines Tages für eine andere, bessere Option verlassen möchten. Darauf kommt es mir an, zu wissen, dass man kann, nicht, dass man muss. Mit diesem Schlussabschnitt möchte ich dir danken, dass du mich auf diesem Weg begleitest. Ich wünsche dir attraktive Optionen, Gesundheit, Liebe und ganz viel Erfolg bei all deinem Tun und hoffe, dich irgendwann, irgendwo mal persönlich zu treffen oder zumindest per E-Mail von dir zu hören. Sei weiterhin so großartig, bleib CryptoFit und rocke diese Welt. Dein Julian.